Herr, mit allem, was in uns ist, geben wir dir Ehre. Wir geben dir Ehre. Herr, wir erheben dich. Herr, wir erheben dich. Dein Name ist über allem. Jesus, dein Name ist über allen. Herr, dir gebührt alle Ehre. Herr, du bist der König. Der König des Himmels, Herr. Du bist der König über uns, Herr. Wir geben dir unser Herz. Herr, wir geben dir unser Herz. Herr, wir geben dir unser Herz. Herr, wir geben dir unser Herz. Herr, wir geben dir unser Herz. Gib dir mein Herz, Jesus, ich geb dir mein Herz, Jesus, ich geb dir mein Herz, ich geb dir mein Herz, ich geb dir mein Herz, Jesus, ich geb dir mein Herz, Jesus. Ich geb dir mein Herz, Jesus, ich geb dir mein Herz. Ich geb dir mein Herz, Jesus, ich geb dir mein Herz, Jesus. Ich geb dir mein Herz, Jesus, ich geb dir mein Herz. Ich danke dir, dass du dich lagerst hier, dass du durch die Reihen gehst, dass du die Menschen berührst, dass du die Herzen berührst. Ah, dass du unser Innerstes erfüllst, Heiliger Geist. Dass du unser Innerstes erfüllst. Ja, gib dem Heiligen Geist die Erlaubnis, dich zu füllen. Gib dem Heiligen Geist die Erlaubnis, dich zu füllen. Jetzt gerade. Jetzt ist die Zeit, jetzt gerade. Du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber er will dich besonders füllen heute Morgen. Weißt du, mit dem Herzen des Vaters, er will dich füllen mit dem Herzen des Vaters heute Morgen. Mach dein Herz weit auf. Erlaube ihn, in dein Herz zu schreiben. Seine heilige Gegenwart des Herrn, die den Raum füllt, Ehrfurcht und Anbetung, Ehrfurcht und Anbetung, erfüllt jetzt dein Herz, Ehrfurcht und Anbetung füllt dein Herz, Ehrfurcht und Anbetung füllt dein Herz, Ehrfurcht und Anbetung füllt dein Herz, Ehrfurcht und Anbetung füllt dein Herz, oh Herr. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Herr, wir preisen dich, Herr Jesus. Herr, wie schön bist du, Herr Jesus. Wie kostbar ist deine Gegenwart, Herr Jesus, wie kostbar ist deine Gegenwart, Herr Jesus, Herr Jesus, Herr Jesus, Herr Jesus, Herr Jesus, Herr Jesus, Herr Jesus, oh Jesus, Herr Jesus, ja, sing einfach in Sprachen. Von Bedrückungen, Lasten von Sorgen, die jetzt weggenommen werden, einfach weggewischt werden. Finanzielle Sorgen werden einfach weggewischt. Krankheitssorgen werden einfach weggewischt. Niederdrückungen werden einfach weggewischt. Weißt du, es wird einfach weggewischt. Es wird weggewischt, von deinem Herz weggewischt. Es wird weggewischt. Der Herr macht dich sauber. Der Herr reinigt dich. Er macht dich picobello sauber. Jesus reinigt dich. Er reinigt dich durch sein Blut. Er reinigt dich. Er reinigt dich. Komm in seine Gegenwart. Wenn du noch davor stehst, komm in seine Gegenwart. Gib ihm dein Herz. Vertraue ihm. Vertraue ihm. Er ist da. Er ist da. Weißt du? In dich. Der Geist des Todes verlässt dich, das betrifft einige. Der Geist des Todes in deinen Gedanken, deinem Inneren verlässt dich jetzt. Geist des Todes, du gehst in Jesu Namen. Ich danke dir für den Geist des Lebens, der wirkt hier. Der Geist des Lebens, der die Menschen durchdringt. Der Geist des Lebens, der uns durchdringt. Der Geist des Lebens, ja, der das Joch bricht. Die Salbung, die das Joch bricht. Sag mal, das Joch ist gebrochen heute. Das Joch ist gebrochen. Das Joch ist gebrochen. Ja, deine Kette fällt heute. Deine Kette fällt heute. Das sind Ketten, Ketten von Süchten, von Alkohol, von Fernsehsucht, von Internetsucht, von allen möglichen Süchten. Du brauchst dich jetzt nicht zu offenbaren. Gib einfach Jesus jetzt dein Herz, ja? Und er zerbricht das Joch, er zerbricht das Joch und du wirst frei. Er zerbricht das Joch und du wirst frei. Er zerbricht das Joch jetzt. Jetzt in den Namen Jesus, Vater, spreche ich, dass diese Ketten jetzt zerstört werden. Zerstört werden. Jede Bindung jetzt zerstört wird in Jesu Namen. Und das ist gesprochen und das gilt. Es ist gesprochen und es gilt. Sag mal, es gilt. Es gilt. Ja, es gilt. auch Ketten von unheilbaren Krankheiten. Es ist zerbrochen jetzt in Jesu Namen. Ich spreche, es ist zerbrochen in Jesu Namen. Die Macht des Krebses ist zerbrochen in Jesu Namen. Die Macht von Diabetes ist zerbrochen in Jesu Namen. Die Macht von Parkinson ist zerbrochen in Jesu Namen. Die Macht von Demenz ist zerbrochen in Jesu Namen. Vater, es ist zerbrochen in Jesu Namen. Es ist zerbrochen. Die Macht von finanziellen Armut, von Schulden ist zerbrochen in Jesu Namen. Es ist zerbrochen. Oh, es ist zerbrochen. Es ist zerbrochen. Es ist zerbrochen. Oh. Oh. Und die Macht der Sorgen ist zerbrochen. Die Macht der Sorgen ist zerbrochen. Die Macht der Sorgen ist zerbrochen. Und Freude kommt. Und Freude kommt. Und Freude kommt. Zerbrochen. Jesus hat's getan. Das Joch ist zerbrochen. Das Joch ist zerbrochen. Das Joch ist zerbrochen. Jesus hat's vollbracht. Leitet und führt. Ich gehe nur unter deinem Joch, deinem sanften Joch und deiner leichten Last. Alles andere werf ich ab. Geh nur unter deinem sanften Joch und nur deine leichte Last. Alles andere, das werfe ich ab. Juhu! Das werfe ich ab. Das werfe ich ab. Das werfe ich ab. Es gehört nicht zu mir. Zu dir. Es gehört nicht mehr zu dir. Werfe ich mich ab. Ich werf es ab. Werf ich ab. Das werf ich ab. Werf es ab. Werf es ab. Es gehört nicht zu mir. Weißt du? Oh, das werf ich ab. Abwurf. Abwurf. Das werf ich ab. Abwurf. Abwurf. Das werf ich ab. Gehört nicht zu mir. Oh, das werf ich ab. Oh, das werf ich ab. Das werf ich ab. Es gehört nie mehr zu mir. La la la la la. La la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gehört nicht zu mir. Oh, das werf ich ab. Das werf ich ab. Das werf ich ab. Es gehört nicht zu mir. Oh, das werf ich ab. Das werf ich ab. Das werf ich ab. Gehört nicht zu mir. Oh, das werf ich ab. Oh, das werf ich ab. Das werf ich ab. Es gehört nicht zu mir. Das werf ich ab. Das werf ich ab. Das werf ich ab. Wenn du jetzt auf deinen Platz gehst, sagst du mal zu jemand: Vorsicht, ich werfe ab. Halleluja. Yes. Glory. Wirfst du das Joch ab? Shakarabasaka namasokorabasikananda dalabasika da da da. Oh, Jesus. Halleluja. Also Jesus hat gesagt in Matthäus 11, Vers 28, er hat gesagt: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch erquicken, so heißt es in der Luther-Übersetzung. Ich werde euch erquicken, mit anderen Worten erfrischen, neue Kraft geben, neue Power geben, Halleluja. Oh, ich werde euch frische Kraft vom Himmel geben. Glory! Halleluja. Preist den Herrn. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Halleluja. Die Last von Jesus ist leicht. Amen. Wenn sie nicht leicht ist, ist es nicht die Last von Jesus. Und weißt du, was macht den Unterschied zwischen Leichtigkeit und Schwere? Ganz einfach, was Jesus gesagt hat, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch erquicken. Woher kommt Erquickung? Woher kommt Erfrischung? Woher kommt der Zerbruch des Jochs? Woher kommt der Durchbruch? Woher kommt er? Hallo? Amen. Kommt her zu mir, hat Jesus gesagt. Kommt her zu mir, sagt man zu den Nachbarn, komm her zu ihm. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Halleluja. Kommt her zu mir, und ich werde das Joch zerbrechen. Kommt her zu mir, und ich werde euch erfrischen, erquicken, neue Kraft geben. Halleluja. Ihr Lieben, ich glaube, und darüber möchte ich heute Morgen ein bisschen sprechen, ich glaube, dass es zwei Schlüssel zum Durchbruch gibt in deinem Leben. Zwei wesentliche Schlüssel zum dauerhaften Durchbruch in deinem Leben. Zum dauerhaften Leben im Durchbruch. Wie von euch wollen wissen, wie man dauerhaft im Durchbruch lebt? Halleluja. Dauerhaftes Leben im Durchbruch. Dauerhaftes Leben in der Kraft Gottes. Dauerhaftes Leben in göttlicher Frucht. Dauerhaftes Leben in Markus 16, Vers 17. Diejenigen, die glauben, ihnen werden diese Zeichen folgen. Mit anderen Worten, ihnen wird das Übernatürliche folgen. Ihnen wird das Wirken Gottes folgen. Diejenigen, die glauben, ihnen werden diese Dinge folgen. Wie viele von euch wollen wissen, wie man dauerhaft in dieser Dimension lebt? Zwei Schlüssel zum Durchbruch. Halleluja. Aber bevor ich damit starte, habe ich noch einen kleinen Witz heute Morgen für euch. Der erste Schlüssel ist Freude. Okay. Ist auch ein Schlüssel. Ja. Darüber spreche ich jetzt heute nicht. Aber ich möchte diesen Witz nicht vorenthalten von einer Mutter, die Pfannkuchen macht und ihre beiden 5- und 4-jährigen Söhne, also eine 5, der andere 4, Noah und Jonathan, sie streiten darüber, wer den ersten Pfannkuchen bekommt. Ja. Und da denkt die Mutter, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, ihren Kindern was beizubringen. Also sagt sie, wisst ihr, wenn Jesus hier sitzen würde, dann würde er sagen, lass meinen Bruder den ersten Pfannkuchen haben, ich kann warten. Da dreht sich Noah, der Ältere, zu seinem jüngeren Bruder um und sagt, Jonathan, du bist heute Jesus. Danke. Schnell gelernt, Halleluja. Okay, zwei Schlüssel, um dauerhaft im Durchbruch zu leben. Das erste, darüber habe ich vor 14 Tagen schon etwas gesprochen und darüber sprechen wir gerade auch in der Glory Life Schule intensiver seit letzten Donnerstag. Der erste Schlüssel, um dauerhaft im Durchbruch zu leben, ist die Taufe im Heiligen Geist. Amen. Ist die Taufe, von der Jesus gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen. Amen. Mit anderen Worten, Dynamis im Griechischen. Das heißt, übernatürliche Sprengkraft, übernatürliche Durchschlagskraft. Ihr werdet Kraft empfangen. Amen. Das ist die Verheißung des Vaters. Der Evangelist Lukas nennt es die Verheißung des Vaters. Er sagt, die Verheißung des Vaters kommt auf euch. Ihr werdet Kraft empfangen. Sag zu deinem Nachbarn, du wirst Kraft empfangen. Und zwar immer wieder neu. Immer wieder neu. Jesus selber, zu dem wir kommen, wir haben es gerade gelesen, zu ihm kommen wir, wenn wir mühselig und beladen sind. Jesus selber ist der Täufer im Heiligen Geist und mit Feuer. Ja, Johannes hat gesagt, ich taufe mit Wasser zur Buße, nach mir aber kommt einer, der mächtiger als ich ist, dessen Sandalen ich nicht würdig bin zu tragen. Er wird euch im Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Amen. Das ist der erste Schlüssel, um im Durchbruch zu leben. Du musst getauft sein im Heiligen Geist und mit Feuer, mit Kraft erfüllt sein. Erfüllt heißt, nichts anderes hat mehr Raum in dir. Weißt du, wenn du nur den ganzen Tag über alles Mögliche reden kannst und nachdenken kannst, außer über Jesus, dann bist du noch nicht so gefüllt mit dem Heiligen Geist, wie du sein solltest. Wenn du noch den ganzen Tag jammern kannst, schimpfen kannst, was weiß ich, über die Politik lamentieren kannst und sonst was, anstatt über Jesus zu reden, dann bist du noch nicht so gefüllt mit dem Heiligen Geist, wie du gefüllt sein sollst. Amen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Und als er kam an Pfingsten, da wurden sie erfüllt. Das heißt, sie wurden so erfüllt, dass nichts anderes mehr in ihnen Raum hatte. Das floss über, das schwappte über. Die Leute drumherum sagten, hey, die sind ja betrunken, weil es so übergeschwappt ist, weil es aus ihnen rauskam. Weißt du, nicht irgendwas kam aus ihnen raus, sondern Freude kam aus ihnen raus, Kraft kam aus ihnen raus, Liebe kam aus ihnen raus, Kühnheit kam aus ihnen raus. Petrus stand auf und sagte, hey, ihr Männer, liebe Brüder, hört zu, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, er ist auferstanden aus den Toten. Halleluja. Da war plötzlich Kraft drauf. Da war Kraft drauf auf dem, was er sagte. Weißt du, es macht allen Unterschied der Welt, ob du mit Kraft sprichst, mit Kraft des Heiligen Geistes oder ob du ohne Kraft sprichst. Ja, D.L. Moody, ich habe das Zeugnis vorgelesen am Donnerstag in der Glory Life Schule. D.L. Moody war ein sehr berühmter Evangelist im 19. Jahrhundert, insbesondere in England und in Amerika. Man sagt, dass durch seine Predigt 100 Millionen Menschen das Evangelium gehört haben und das bevor es Radio gab, Fernsehen gab oder gar Internet gab. Ja, sogar bevor es YouTube gab. Halleluja. Und kann man sich gar nicht mal vorstellen, dass es mal nicht gab. Okay. Er hat 100 Millionen Menschen zu Jesus geführt, aber ich habe am Donnerstag das Zeugnis vorgelesen, wie er bereits im evangelistischen Dienst war und er hat erlebt, dass Menschen sich bekehrt haben, hier eine Handvoll, da eine Handvoll Menschen, ein paar Leute bekehrt haben in seinen Diensten, hat Versammlungen gehalten, ein paar Leute haben sich bekehrt. Und dann ist er hungrig geworden in seinem Herzen. Das war noch bevor es überhaupt eine Pfingstbewegung gab, bevor überhaupt von dieser Taufe mit mitfolgenden Zeichen, Zungenrede und so weiter überhaupt die Rede war. Aber er hat sich ausgestreckt und hat gesagt, Herr, da muss mehr sein in meinem Leben. Herr, da muss mehr Kraft sein. Ich brauche diese Kraft, von der in Apostelgeschichte die Rede ist. Ihr aber werdet Kraft empfangen. Ja, und er hat sich ausgestreckt mit diesem Hunger. Und ich habe es vorgelesen aus seiner Biografie letzten Donnerstag und er ist durch die Straßen New Yorks gepilgert sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes getigert, wie auch immer und hat zu Gott geschrien und hat gesagt, Herr, da muss mehr sein, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Und während er so zu Gott geschrien hat und nachdem er einige Tage so zu Gott geschrien hatte, plötzlich mitten in den Straßen von New York hat der Heilige Geist ihn erfasst, hat der Heilige Geist ihn erfüllt. Er hat dann ganz schnell einem Freund Bescheid gegeben, der ein Haus hatte in der Nähe und hat gesagt, ich brauche ganz schnell ein Zimmer, wo ich allein sein kann, wo ich mich einschließen kann. Gott ist dabei, mich zu besuchen. Und dann ist er da reingegangen, hat die Tür abgeschlossen und Gott hat ihn getauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und weißt du, der Unterschied war, davor haben sich 3, 4, 5 Leute bekehrt in seinen Veranstaltungen und danach haben sich Hunderte bekehrt in jeder Veranstaltung. Und in der Biografie heißt es, er hat die gleichen Predigten gehalten, die er vorher gehalten hat. Er hat nicht die Botschaft verändert, sondern das, was auf der Botschaft drauf war, war anders. Also das ist der Schlüssel, um die Ernte einzubringen. Also der Leib Christi sollte so dringend in dieser Zeit wirklich entsetzt sein über das Maß an Kraftlosigkeit, das wir teilweise haben. Also in unseren Krüppchen und Gruppen, wo wir sagen, oh, es ist nett und es ist schön und wir sind lieb und wir haben alle die richtige Lehre und vielleicht streiten wir uns noch, was genau die richtige Lehre ist. Was echt total, völlig, weißt du, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, dann kannst du nicht mehr streiten. Das kannst du nicht mehr. Also wenn du einfach, mit mir kann keiner streiten, weil ich bin einfach erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich sage einfach, hey, ist schön, wenn du deine Meinung hast, ist toll. Ich habe was anderes zu tun, als mich über irgendwelche Meinungen rumzustreiten und hier und da und da und dort. Also wir sollten uns ausstrecken nach dieser Erfüllung, nach dieser Kraft, nach dieser Taufe, nach diesen neuen Pfingsten wie nie zuvor. Weißt du, dass Kraft auf unsere Versammlungen kommt, noch mehr als je zuvor, dass sich Hunderte, dass sich Tausende, dass sich Millionen Menschen in Europa zu Jesus bekehren. Also der Schlüssel. Oh, ja, Jesus. Yes, Lord, do it. Do it, Lord. Do it, Lord. Halleluja. Weißt du, der Schlüssel ist die Taufe im Heiligen Geist. Weißt du, als ich 1990 bis 94 Theologie studiert habe in Tübingen, da wurde ich mit vielem gefüllt an der Uni. Die Professoren haben uns viele Sachen beigebracht mit Diskussionen über das Wort Gottes und Lehren, welches Evangelium ist jetzt, wie viel hat jetzt der eine Evangelist vom anderen abgeschrieben und wie viel ist wirklich ein Wort von Jesus und wie viel, was weiß ich was. Alles auseinandergenommen, seziert und so weiter. Aber weißt du, dann kam eines Tages, hat der Professor für Religionswissenschaft am Religionswissenschaftlichen Institut hat eine glorreiche Idee gehabt. Der war selber gar nicht gläubig, der war Atheist, ja. Hat aber sich gesagt, hey, meine Studenten, die sollen mal einen kennenlernen, der wirklich das glaubt, was in der Bibel steht. Und dann hat er einen Mann eingeladen, der aus Malaysia gerade in dieser Zeit in Tübingen war, ein Prediger des Evangeliums, der dort im Zelt gepredigt hat, hat ihn eingeladen, hat ihm 45 Minuten Zeit gegeben, um zu sprechen. Und ich saß in dieser Vorlesung, meine Frau saß auch in dieser Vorlesung, wir kannten uns damals noch nicht, wir saßen an unterschiedlichen Orten, haben wir später festgestellt, dass wir in derselben Vorlesung saßen. Und dann stand dieser Mann vorne an der Kanzel und fing als erstes Finger mal an, machtvoll zu beten von da vorne. Wie ich noch nie jemanden hatte beten gehört. Ich dachte, wow, ist ja der Hammer. Betete da vorne los. Und dann hat er eine Dreiviertelstunde lang uns erzählt von den Wundern, die Jesus heute tut und von Zeichen und von Heilungen und von was weiß ich was, machtvollen Taten. Und am Ende dieser Stunde war etwas in meinem Herzen, was sich gesagt hat, hey, das, was hier uns alles so die Professoren an der Uni erzählen, ist ja ganz schön und gut, ist ja ganz nett und ist ja intellektuell und so weiter, ist ja schön und gut. Aber das, was dieser Mann hat, das will ich. Weißt du, die Kraft des Heiligen Geistes, die Power von Pfingsten, das will ich. Halleluja. Und dann bin ich abends in das Zelt gegangen. Ich habe dann rausgefunden, dass er abends im Zelt predigt. Und ich hatte meine Theologie. Ich war der Meinung, ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dazu muss ich nicht in neuen Sprachen reden. Das brauchen wir nicht. Bin in dieses Zelt gekommen. Ich wusste schon, die reden da in Zungen und so weiter. Aber das wollte ich nicht. Und dann bin ich in dieses Zelt gekommen. Und dann war dieser Prediger da und dann hat er gepredigt und am Ende hat er gesagt, jeder, der mehr will vom Heiligen Geist, kann jetzt nach vorne kommen. Und dann dachte ich, okay, super, ich habe mir das alles genau zurechtgelegt, mein Verstand, gesagt, super, mehr vom Heiligen Geist, da bin ich dabei, nur nicht in Zungen reden, in Klammer, ja. Und ich kam nach vorne und dann waren vielleicht, ich weiß nicht, wie viele da vorne waren, vor dem Altar vielleicht 100 Leute oder so, keine Ahnung, die da im Lobpreis, so wie wir hier vor der Bühne, standen die da und dann hat er gebetet und dann hat er gesagt, so und jetzt preisen wir alle den Herrn und dann haben alle den Herrn gelobt und das Lobpreisteam war dabei und plötzlich fingen alle an, in unverständlichen Sprachen zu singen, um mich herum, überall fingen sie an, in unverständlichen Sprachen zu singen und ehe ich noch nachdenken konnte, sang ich auch in unverständlichen Sprachen. Und meine Theologie war umgeworfen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Weißt du, Kraft ist besser als Theologie. Und damit sage ich nichts gegen saubere Lehre und theologisch und gegründet sein im Wort Gottes ist wichtig. Weißt du, aber Kraft ist wichtiger als irgendeine Meinung. Amen. Und dann bin ich zurückgegangen in mein Stiftszimmer, ja, wo ich gewohnt habe im Evangelischen Stift in Tübingen. Bin ich zurückgegangen, habe weiter studiert, habe meine Theologie hatte sich verändert, was dann teilweise mir ein bisschen Probleme gemacht hat in dem Umfeld. Und so habe ich mich immer mehr ausgestreckt und gesagt, Herr, wo geht der Weg lang? Was möchtest du von mir? Ich hatte eine klare Karriere vor Augen, nämlich das Pfarramt. Und das ist ja auch eine sichere Sache durchaus, ja, inklusive Rente. Ja, nichts dagegen, wer dazu berufen ist. Halleluja. Aber ich habe in meinem Inneren gespürt, Gott rührt mich auf. Da ist etwas, was Gott tun möchte in meinem Leben. Da ist etwas anderes. Aber ich wusste auch, ich kann es nicht aus mir heraus. Ich war in meiner Sache drin. Ich war Stiftstipendiat. Wurde bezahlt sogar. Also mein ganzes Essen, meine Wohnung wurde bezahlt von der Kirche und so weiter. Ich war da drin. Aber ich wusste in meinem Inneren irgendwie, da muss noch mehr sein. Gott hat hat noch mehr für mich und ich habe mich ausgestreckt, weißt du, und wenn wir uns ausstrecken, und das ist das, was Jesus gesagt hat, ja, wartet in Jerusalem, das heißt, streckt euch aus, ja, seid voller Erwartung an das, was ich tun will. Und wenn wir uns ausstrecken, weißt du, dann kommt er, und dann kommt er auf überraschende Weise manchmal, und dann kommt er auf ungewöhnliche Weise. Und ich sage dir, auf mich als Theologiestudent ist er auf extrem ungewöhnliche Weise gekommen. Und als es dann passiert ist, als ich dann in meinem Zimmer lag, in meinem Stiftszimmer und mich nach Gott ausgestreckt habe, ich lag auf meiner Couch und schaue so zu Gott und streck mich aus. Also ich hatte keine Ahnung, was passieren würde, aber plötzlich sehe ich, ich schaue so zur Linken, ich hatte meine Augen geöffnet, ich schaue so leicht links in mein Zimmer, die Couch war so, links war das Ende der Couch, da war der Boden, und plötzlich sehe ich, wie der Boden sich immer mehr von mir entfernt. Plötzlich sehe ich, wie der Boden immer weiter weggeht. Also schloss ich daraus, hey, irgendwie geht mein Kopf in die Höhe. Und dann, ich war ja so mit meinen Armen, ich lag ja so auf der Couch und ich war immer noch gerade, also schaute ich so an meinen Füßen runter und dann sehe ich zu meinem Entsetzen, sehe ich, dass nur noch meine Fersen das Sofa berührten. Nur noch meine Fersen berührten das Sofa. Das heißt, ich war plötzlich, es war wie wenn ich immer weiter hochgezogen würde und am Ende stand ich diagonal in der Luft auf meinen Fersen. Das ist gravitationstechnisch nicht möglich. Das habe ich als Theologiestudent damals schon gewusst. Und ich dachte, wow, was ist das? Was passiert hier? Ich hatte keine Ahnung. Heute weiß ich, dass man sowas theologisch Levitation nennt und so weiter. Und dass das schon Leute seit Jahrhunderten immer mal wieder Leute gab, die sowas erlebt haben. Aber das wusste ich damals alles gar nicht. Ich hatte keine Ahnung. Es hat mich völlig geschockt. Und so wollte ich mir gerade anfangen, Gedanken zu machen. Was ist das? Während ich da so in der Luft hing, wollte ich mir gerade Gedanken machen. Was ist das? Als ich plötzlich spürte, wie ein extrem starker Fluss der Liebe Gottes von meinem Kopf an durch meinen ganzen Körper durchfloss, bis zu meinen Füßen runter, wie durch meinen ganzen Körper durchging, unten wieder rausging und dann ein zweites Mal von oben, vom Kopf, dieser flüssige Liebes, ich würde sagen Lavastrom der Liebe, so würde ich's erklären, durch meinen ganzen Körper durchgegangen ist und zweites Mal, ich hing immer noch diagonal in der Luft. Zweites Mal durch meinen Körper durch, noch ein drittes Mal durch meinen Körper durch. Und nachdem es das dritte Mal durch meinen Körper durchgegangen war, spüre ich, wie ich ganz, ganz langsam, nicht auf einmal, sondern ganz, ganz langsam wieder auf mein Sofa zurückgelegt werde. Halleluja! Und dann schaue ich so runter und sage, okay, jetzt bin ich wieder angekommen. Und ich dachte, was war das? Und ich sage dir ganz ehrlich, die ersten Jahre habe ich niemand von dieser Erfahrung erzählt, außer meiner Frau dann später mal. Aber sonst habe ich niemand davon erzählt, weil ich so geschockt war und weil ich auch nicht dachte, dass irgendjemand verstehen könnte, was da passiert war. Aber als ich dann später, als Gott mir dann die Vision gab, die neue Gemeinde zu gründen und so weiter, und ich dann so langsam anfing, erste Dienste für den Herrn zu machen, war ich überrascht über die Kraft Gottes, die sich freisetzte von Anfang an. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal einen Evangelisationseinsatz geleitet habe, und da war ich dann in der Bibelschule, und dann kam der Pastor auch der Gemeinde und hat uns da vorher noch kurz ermutigt und so weiter. Und dann hat er gesagt, okay, und jetzt legen wir einfach jedem auch von dem Einsatz noch die Hände auf. Und er und ich, wir haben dann gemeinsam den Leuten die Hände aufgelegt. Und ich leg so den Leuten die Hände auf und leg der ersten Person die Hände auf. Bumm, lag sie auf dem Boden. Und ich dachte, was? Bumm, der Nächste lag auf dem Boden. Ich dachte, wow, was geht denn hier ab? Also sie werden Kraft empfangen. Amen. Also ich glaube, als ich damals in meinem Stiftszimmer, als diese Kraft der Liebe Gottes durch mich durchging, was eine der stärksten Erfahrungen war, die ich bisher hatte in meinem Leben, ich glaube, da hat Gott eine Kraftzuteilung gegeben für das, was wir gebraucht haben, damit diese Gemeinde entstehen konnte. Ich glaube, ohne diese, sage ich dir ganz klar, ohne diese Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer wäre Glory Life nie entstanden. Da wäre nämlich keine Kraft gewesen. Amen, da wären nicht von Anfang an Heilungen passiert, da hätten sich nicht von Anfang an Menschen bekehrt, da hätten sich nicht auf dem Marktplatz in Reutlingen, da wären nicht Menschen geheilt worden, die überhaupt nicht gläubig waren und hätten sich bekehrt und so weiter. Das alles wäre nicht passiert, außer durch die Kraft des Heiligen Geistes. ihr werdet Kraft empfangen. Der erste Schlüssel für Durchbruch in deinem Leben ist, dass du immer wieder neu gefüllt wirst mit der Kraft Gottes. Ja, das ist schwach. Halleluja. Also 1. Korinther 4, 20 heißt es, das Reich Gottes besteht nicht im Worte machen, sondern in Kraft. Weißt du, wer die tollsten Worte machen kann, weißt du, wenn es Leute gab, die super Worte machen konnten, dann waren es die Professoren an der Uni in Tübingen. Aber weißt du, das alles macht nicht den Unterschied. Ich habe es einmal erlebt, als ich dann mit dem Heiligen Geist erfüllt war, fiel das manchen Professoren auf, anhand der Fragen, die ich gestellt habe ab diesem Zeitpunkt. Und dann war ein Professor, ich habe eine Frage gestellt, ich weiß nicht mehr, was für eine Frage, und er hat sofort erkannt, oh, das ist einer von diesen gefährlichen Charismatikern. Und dann hat er gesagt, hey, ich möchte mit Ihnen ein Gespräch führen. Und dann hat er mich in sein Büro bestellt. Und dann hatten wir ein Gespräch, und er hat dieses Gespräch begonnen mit der Frage und hat gesagt, und es ein Professor, der wirklich Teile des Neuen Testaments auf Griechisch auswendig konnte, und also Professor für Neues Testament, und er sagt zu mir, Sie wollen doch nicht im Ernst behaupten, dass Gott heute noch Zeichen und Wunder tut. Und dann haben wir diskutiert. Und weißt du, du kannst Worte machen und du kannst die Bibel super kennen, aber die Kraft macht den Unterschied. Und es war für mich ein einschneidendes Erlebnis, weil ohne dass ich es wollte, weißt du, die Kraft Gottes floss einfach aus meinen Worten, und ich habe es wie im Geist wie gespürt. Er hat versucht zu argumentieren, der Professor, aber ich habe gemerkt, wie das, was aus mir herauskam, ihn mehr und mehr gegen die Wand gedrückt hat. Und am Ende der Diskussion war er richtig hilflos und sagte ganz hilflos, sagte, ich habe ja nie behauptet, dass Gott heute keine Zeichen und Wunder tut. Weißt du, waren das meine guten Argumente, die ihn überzeugt haben? Nein, ich glaube, die Kraft Gottes hat ihn einfach völlig durcheinander gebracht. Er wusste am Ende nicht mehr, was er am Anfang gesagt hatte. Ein hochintelligenter Mann. Verstehst du, Kraft ist stärker als Intelligenz. Kraft ist stärker als Worte. Du kannst der Intelligenteste sein, aber ohne die Kraft Gottes wirst du im Reich Gottes nichts bewirken. Du kannst der Dümmste von allen sein im Natürlichen, und mit der Kraft Gottes wirst du viel bewirken. Amen, Halleluja. Danke, Jesus. Also Smith Wigglesworth zum Beispiel, einer der größten Zeichen- und Wunderleute im 20. Jahrhundert, der, ich weiß nicht genau, wie viel Tote er auferweckt hat, aber er gehörte intellektuell absolut nicht zur Spitze seiner Nation. Er hatte kaum eine Schulausbildung, er konnte kaum sprechen. Bevor ihn der Heilige Geist erfüllt hatte, konnte er nicht zusammenhängend predigen, ohne weinen zusammenzubrechen. Seine Frau musste predigen. Er saß auf der Bühne und hat gebetet, aber wenn es ans Predigen ging, musste seine Frau predigen, weil er konnte nicht predigen. Er hat keine zusammenhängende Predigt rausgebracht. Er war komplett ungebildet, war auch ein bisschen ungehobelt, haben manche gesagt, in seinen Ausdrucksweisen. Und so weiter. Und dann hört er eines Tages davon, dass in einer anderen Stadt da, Sunderland war das in England, dass Leute im Heiligen Geist getauft wurden und mit in neuen Zungen sprachen. Und dann sagt er sich, das muss ich mir anhören. Weil er hatte damals auch die Theologie, ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, ich muss nicht in neuen Zungen reden, und seine Frau natürlich auch. Und er ist allein dahin gefahren in diese Stadt nach Sunderland. Ich lese es demnächst mal vor in der Glory Life Schule, den ganzen Bericht. Das ist wirklich, wirklich nicht nur spannend, sondern auch witzig. Weil er fuhr dahin, er war total hungrig, und ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Auf jeden Fall, am Ende wurde er erfüllt mit dem Heiligen Geist, sprach in neuen Sprachen, kam nach Hause, und seine Frau, das Erste, was sie ihn fragte, sagte, hast du in Zungen geredet? Sie war ziemlich streng, ja. Sie waren beide recht rau, so vom Charakter her. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe in Zungen geredet. Und dann hat sie sofort gesagt, ich rede nicht in Zungen und ich bin genauso mit dem Heiligen Geist erfüllt wie du. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Dann hat sie gesagt, ich möchte wissen, was da dran ist an diesem, was du da behauptest, was du empfangen hast. Am nächsten Sonntag werde ich mich hinsetzen und du wirst predigen, und dann werden wir schauen, was hinter dieser Sache steht. Und es war eine Drohung. Ja. Und Wigglesworth war etwas eingeschüchtert. Und dann kam dieser Sonntagsgottesdienst, und seine Frau hat sich in die allerletzte Reihe gesetzt. zusammen mit ihrer Schwiegertochter, saßen in der allerletzten Reihe, wo keiner sonst saß, und haben beobachtet, was da vorne passiert. Und Wigglesworth kam auf die Kanzel und fing an zu reden. Und der Heilige Geist strömte aus ihm. Und da war so eine Klarheit in seiner Predigt. Und er lief da vorne herum wie einer, der schon 1000 Predigten gehalten hat. Und er predigte, und seine Frau, je länger er predigte, umso geschockter war sie. Seine Schwiegertochter hat später berichtet, die murmelte die ganze Zeit: Das ist doch nicht mein Smith, das ist doch nicht mein Smith. Das ist doch nicht der Mann, den ich geheiratet habe. Und von diesem Tag an hat sich alles umgedreht, und der Mann hat die ganze Erde auf den Kopf gestellt. Der war in England, der war in Amerika, der war in Australien, der war sogar in der Schweiz, in Zentraleuropa. Überall hat er die Kraft Gottes weitergegeben, Tote auferweckt, Kranke geheilt, gepredigt und so weiter. Seine Frau hat ihn dann schon ein paar Jahre später verlassen, ist zum Herrn gegangen. Ja, die hat dann gesagt: Mein Auftrag ist erfüllt, jetzt bist du dran. Ja, Smith wollte sie von den Toten wieder zurückholen, als sie gestorben war. Hat auch geklappt. Sie kam wieder in ihren Körper rein. Aber sie hat ihn ermahnt und hat gesagt: Lass den Blödsinn, ich möchte jetzt zum Herrn. Also, das ist Kraft, Amen. Und dann hat er sich entschieden, sie loszulassen. Sie ist zum Herrn gegangen. Sie ist zum Herrn gegangen, und er hat gepredigt noch 30 Jahre, über 30 Jahre bis 87, gepredigt in der Kraft Gottes. Also die Taufe im Heiligen Geist mit Kraft, mit Feuer macht allen Unterschied der Welt. Amen. Ob du gebildet bist, ob du ungebildet bist, das ist das, was du brauchst. Ihr werdet Kraft empfangen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ich wollte euch eigentlich noch den zweiten Schlüssel sagen, was auch noch wichtig ist, um im Durchbruch zu leben. Ja, ich glaube, da kommen wir noch dazu. Halleluja. Aber manche empfangen schon Kraft. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Stefanie, komm mal her. Gib mir mal deine Hand. Ich glaube, Gott will dich ein bisschen anschließen heute Morgen. Oh, ihr werdet Kraft empfangen. Oh, Feuer. Jesus. Halleluja. Halleluja. Also das Geniale ist, wenn du selber an den Strom Gottes angeschlossen bist, dann kannst du anderen helfen, dass sie auch angeschlossen werden. Oh, Glory. Oh, Glory, Glory, Glory. Da ist mehr, ihr Lieben. Da ist mehr, da ist mehr, da ist mehr. Halleluja. Glory. Oh, preist den Herrn. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Gestern Abend waren wir mit Catherine Uanala und ihrer Tochter essen in Stuttgart. Die ist gerade in der Gegend, ihr kennt sie ja, sie war schon zweimal hier. Und dann, letzte Woche war ich mit ihr zusammen in der Schweiz, wir haben da gedient in der Revival School. Und habe ich schon gehört, wie sie gepredigt hat, fand ich schon interessant. Dann habe ich sie gefragt gestern Abend und gesagt: Du hast erzählt, dass du irgendwie Anfang des Jahres, dass es so eine Trockenheit in deinem Leben war und so weiter, und irgendwie ging nicht mehr so viel wie davor. Und dann hast du dich, und was hast du dann gemacht? Und dann hat sie gesagt: Ja, das habe ich gemerkt. Und Gott hat zu mir gesagt, ich soll mich wieder neu an den Strom anschließen. Ich soll wieder neu einfach diese Zeit mit Gott haben, wo das Öl frisch fließt. Ich soll wieder neu diese Zeit des Lobpreises haben. Ich soll wieder neu einfach diese persönliche Zeit haben. Manchmal, gerade wenn du viel im Dienst bist, dann kann es einfach passieren, du hast so viel zu tun. Und dabei kommt immer mehr zu kurz, dass du selber angeschlossen wirst, immer wieder neu angeschlossen wirst an den Strom Gottes, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, und dann hat sie sich wirklich ganz bewusst eine Woche Zeit genommen und hat sich wirklich ganz neu angeschlossen an den Strom. Und es hat eine Weile gedauert, sagt sie, aber nach einer Zeit kam das Öl wieder neu, das Öl floss wieder neu. Und dann habe ich gesagt: Und was waren die Auswirkungen? Dann hat sie gesagt: Seitdem sehe ich, wie die Zahlen der Bekehrungen in meinen Versammlungen rapide nach oben gegangen sind, wie die Zeichen und Wunder nochmal auf ein anderes Level gegangen sind, ja, wie einfach eine neue Dimension des Wirkens Gottes in meinem Leben ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Weißt du was, ich habe eine Idee, wir müssen dich haben bei Glory Life. Wir machen etwas Besonderes. Wir machen heute Abend, am Sonntagabend, einen spontanen Extra-Gottesdienst mit Catherine Ruanala hier bei uns im Zentrum heute Abend, 18 Uhr. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Weil ich glaube, dass sie etwas Frisches hat vom Heiligen Geist. Und weißt du, wir brauchen alle immer wieder neu eine frische Dosis vom Heiligen Geist. Wir brauchen alle immer wieder neu dieses frische Öl, diese frische Zuteilung, diese frische Kraft. Also sie hebt dich auf ein anderes Level. Amen. Wo du ohne so viele Auswirkungen hattest, hast du mit so viele Auswirkungen. Amen. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Halleluja. Ihr werdet Kraft empfangen. Streck die mal aus, da ist noch mehr. Oh, da ist noch mehr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für Kraft, Herr. Oh, danke, Herr, für den Strom, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Ihr werdet Kraft empfangen. Glory. Glory. Oh, Glory. Glory. Glory. Wow. Ah. Frischer Strom. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Frischer Strom. Halleluja. So wie Macht Gottes, ich weiß es auch nicht. Er schließt dich einfach an. Er schließt dich einfach an. Ich glaube, er nimmt einfach den Stecker deines inneren Menschen und sagt, rein in den Strom. Rein in den Strom. Also das brauchst du dir kein großes intellektuelles Konzept draus machen. Schaka. Halleluja. Halleluja. Weißt du, manchmal sagen Leute, ja, was bringt es, wenn Leute unkontrolliert lachen oder zittern oder irgendwas? Weißt du, das an sich bringt gar nichts, aber der Unterschied, ja, weißt du, der Unterschied ist einfach hinterher. Also entscheidend ist, was ist hinterher? Was ist hinterher? Ihr werdet Kraft empfangen. Irgendwann mal stehen sie auf vom Zittern, irgendwann mal stehen sie auf vom Lachen und dann wirst du sehen, was auf ihnen ist. Und dann merkst du, hey, Gott hat andere Wege als wir in unserem Verstand. Gottes Wege sind anders. An Pfingsten, er hat sie erfüllt, so dass die Leute sagten, hey, die sind ja bloß betrunken. Aber was waren die Auswirkungen? Vollmacht, Power, Durchschlag, Durchbruch, Erweckung. Oh, Glory, Erweckung. Hey. Oh, Erweckung in Landau. Oh, Erweckung in Landau. Glory. Glory. Jesus. Glory. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Wo steht das in der Bibel? Ihr werdet Kraft empfangen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Weißt du, ihr Lieben, ich glaube, wir gehen auf den Endspurt der Gemeinde Jesu zu. Und in dieser Zeit, wir brauchen alle Kraft, die wir kriegen können. Amen. Wir können es uns nicht mehr leisten, irgendwas durchgehen zu lassen, weil wir sagen, oh, wir haben Wichtigeres zu tun. Oh, da ist der Braten auf dem Feuer, da ist was weiß ich was, da ist die Party am Laufen. Weißt du, es gibt nichts Wichtigeres, als angeschlossen zu sein an die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich sag dir was, wenn du angeschlossen bist an die Kraft des Heiligen Geistes, dann gibt's sowieso nichts Wichtigeres mehr für dich. Das macht es also extrem einfach. Halleluja. Glory. Puh. Show. Auch für die, die über Livestream zuschauen, du wirst Kraft empfangen. Heute ist dein Tag, wo du Kraft empfängst. Du wirst Kraft, oh, wow, ich kann es spüren. Jemand wird gerade über Livestream richtig voll getroffen. Ich glaube, es haut dich wie nach hinten in deinem Raum, in deinem Zimmer, wo du bist. Und boom, Glory. Wenn du wieder kannst, dann schreib uns eine E-Mail. Sag, ich wurde berührt. Halleluja. Schick uns einfach 3 Feuerzeichen, okay? Dann wissen wir Bescheid. 3-mal Feuer. Halleluja. ihr werdet Kraft empfangen. Das erste Schlüssel für Erweckung, der erste Schlüssel für Durchbruch, der erste Schlüssel für dauerhaften Durchbruch ist, dass du diese Kraft empfängst, immer wieder neu empfängst, immer wieder neu angeschlossen wirst an diese Kraft. Und der zweite Punkt ist ganz einfach eigentlich, du musst in dieser Dimension bleiben. Amen, bleiben. Sag mal zu deinem Nachbarn, bleiben. Bleiben. Was heißt es? Was heißt es biblisch? Biblisch heißt es, Galater 5, 16, wandelt im Geist. Wandelt im Geist. Das heißt, bleib dauerhaft drauf. Bleib dauerhaft in dieser Dimension. Bleib dauerhaft in diesem Bewusstsein, was ihr empfangen habt. Weißt du, die Erfahrung verblasst. Die Erfahrung ist mal stärker, mal schwächer. Weißt du, ich kann mich heute noch gut an die Erfahrung erinnern, damals im Stift. Aber irgendwann ist diese Erfahrung als Erfahrung verblasst. Verstehst du? Und trotzdem, was du erfahren hast vom Heiligen Geist, ist in dir. Entscheidend ist jetzt, dass du dir ein Bewusstsein kultivierst. Hey, die Kraft Gottes ist in mir. Hey, die Herrlichkeit Gottes ist auf mir. Hey, Gott ist mit mir. Wo immer ich hingehe, geht die Herrlichkeit Gottes hin. Und weißt du, dieses Bewusstsein, ja, Halleluja, gib mir ihm die Ehre. Halleluja. Weißt du, dieses Bewusstsein muss unabhängig sein von deinem Gefühl. Das ist das Entscheidende. Unabhängig von deinem momentanen Gefühl. Weißt du, ich wache nicht jeden Morgen auf und habe das Gefühl, ich bin am Strom angeschlossen. Nicht das Gefühl, aber ich weiß es, dass ich angeschlossen bin. Ich weiß es. Warum weiß ich es? Weil es das Wort Gottes mir sagt. Weil Jesus zum Beispiel gesagt hat, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Amen. Johannes 11, 40, Jesus hat gesagt, wenn ihr nur glaubt, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Was sollen wir glauben? Nicht irgendwas, nicht irgendein Satz oder Lehrsatz oder irgendwas, sondern was sollen wir glauben? Wir sollen das Evangelium glauben. Amen. Jesus Christus wurde Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, damit wir Gottes Söhne und Töchter natürlich auch werden könnten innerhalb der Herrlichkeit des Vaters. Er gab die Herrlichkeit auf, damit wir die Herrlichkeit bekommen. Er gab sein Leben auf, damit wir das neue Leben bekommen, damit die Kraft der Auferstehung in uns wirksam werden könnte. Amen. Mit ihm gekreuzigt, mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Ein Leben der Auferstehung. Halleluja. Also ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet Kraft behalten. Wenn ihr glaubt, was das Wort sagt. Nicht glauben den Gefühlen, nicht glauben dem Umstand. Dein Umstand sagt dir vielleicht, wo ist jetzt die Kraft? Oh, du fühlst dich nicht nach Kraft. Oh, wo ist die Power? Wow, war eine starke Erfahrung letztes Wochenende oder jetzt am Sonntag. Starke Erfahrung, aber wo ist jetzt die Erfahrung? Weißt du, dann ist entscheidend und das ist der zweite Punkt. Bau dir ein Bewusstsein. Glauben heißt nichts anderes als bewusstes Sein. Bewusstes Sein dessen, was das Wort Gottes sagt, dass du bist. Ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, ein Träger der Herrlichkeit, ein Container der Auferstehungskraft Jesu Christi. Ah! Also explosiv, wo immer du hinkommst. Also explosiv. Schakalaka, Bonki. Halleluja. Wo steht das in der Bibel? 1. Georg 5, Vers 12. Halleluja. Halleluja. Weißt du, eins der stärksten Gebete in der ganzen Bibel, glaube ich persönlich, eins der stärksten Gebete in der ganzen Bibel hat der Apostel Paulus gebetet für die Epheser in Epheser 1, Vers 16 bis 23. Da betet er nämlich genau um dieses Bewusstsein für die Epheser und damit für die Gemeinde Jesu insgesamt. Ja, er sagt hier, ich gedenke eurer in meinen Gebeten, ich lese jetzt mal in der Elberfelder, ja, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Mit anderen Worten, dass ihr erkennt, wer Jesus Christus Christus in eurem Leben ist. Wer Jesus Christus, der Auferstandene ist. Dass ihr erkennt, welche Kraft, welche Macht er vom Vater empfangen hat. Dass ihr erkennt, dass er der Verherrlichte, der Menschensohn ist, der jetzt zu Rechten des Vaters sitzt, um zu kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Amen. Dass ihr ihn erkennt in seiner ganzen Macht, in seiner ganzen Vollkommenheit. Johannes in der Offenbarung hat Jesus erkannt, als er ihn sah. Weißt du, der Menschensohn mit Haaren weiß wie weiße Wolle, Augen wie Feuerflammen, Gürtel um der gegürtet mit Ja, goldener Gürtel, genau, um die Brust rum und so weiter. Weißes Gewand, Füße gleich glühendem Erz. Weißt du, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Pracht. Da hat er Jesus erkannt, den Verherrlichten, den Mächtigen, den Richter, den Kommenden, den Auferstandenen. Er hat ihn erkannt und Paulus betet, hey, dass wir es erkennen, dass es tief in unser Innerstes eingegraben ist. Weil wenn Jesus tief in unserem Inneren eingegraben ist, dann ist damit auch das Zweite in unserem Herzen eingegraben, wofür Paulus betet, nämlich, dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung. Wer von euch ist berufen in Jesus? Amen. Also, damit wir erkennen, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wer ist hier alles ein Heiliger? Halleluja. Amen. Nicht nur der Antonius ist heilig, sondern auch du bist heilig. Preis den Herrn. Jesus ist deine Heiligkeit, deine Gerechtigkeit und deine Erlösung. Preis den Herrn. Also bist du ein Heiliger. Also, er sagt, wir sollen erkennen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Also mit anderen Worten, er sagt, hey, ich bete, dass ihr ein Bewusstsein habt, welche Power durch Jesus, durch sein Evangelium, durch sein Erlösungswerk, dadurch, dass ihr ihn empfangen habt, dadurch, dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen habt, dass euch permanent bewusst ist, in guten und in schlechten Zeiten, in positiven und in negativen Umständen, in dämonischen und im herrlichen Umfeld, dass euch es immer bewusst ist und bewusst bleibt, was die überragende Größe seiner Kraft an dir ist, was da wirksam ist in dir. Permanentes Bewusstsein. Halleluja. Halleluja. Er sagt, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und dann definiert er diese Macht, indem er sagt, diese Macht hat er nämlich in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Welche Kraft im Universum kann stärker sein als die, die Jesus aus den Toten auferweckt hat? Die, die den Stein weggerollt hat, die den völlig zerstörten Körper von Jesus aus den Toten rausgeholt hat, lebendig gemacht hat, auch gesund gemacht hat, dann noch die Tücher fein säuberlich zusammengewickelt hat. Ja, das kannst du alles nachlesen, Evangelien, im Grab fein säuberlich zusammen. Hey, welche Kraft im Universum kann wohl größer sein als die? Und Paulus sagt, ich bete, dass ihr erkennt, dass genau diese Kraft an euch und durch euch wirksam ist. Als Leib Christi. Hallo. Hey. Ich sag dir was. Wir sind die Revolution. Amen. Wir brauchen keine andere Revolution. Wir brauchen die Revolution der Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Weil diese Kraft ist die stärkste Kraft. Und er sagt weiter, Vers 21, diese Kraft ist hoch über jede Gewalt und über jede Macht und über jede Kraft und über jede Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen, also den Füßen von Jesus, unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Ja, das ist das Bild, Haupt, Leib. Eins, die sein Leib ist und weil sie eins ist mit dem Haupt, deswegen sagt er, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Mit anderen Worten, Paulus betet, dass wir uns bewusst werden immer wieder neu und bewusst bleiben, dass die ganze Fülle von Jesus, die ganze Fülle seiner Herrlichkeit, die ganze Fülle seiner Macht in uns wirksam ist, in uns drin ist, von uns ausgeht. Halleluja. Weißt du, da ist es kein Problem mehr für dich zu erwarten, dass dein Schatten die Kranken heilt. Weißt du, wenn dieselbe Herrlichkeit, die von Jesus ausging, von dir ausgeht, weißt du, da wird dein Schatten zur Überschattung für die Menschen. Amen. Also Maria wurde überschattet vom Heiligen Geist, heißt es. Kennst du es? Ja, wurde überschattet und da ist ein Wunder passiert. Amen. Jesus kam in ihren Leib hinein. So kann dein Schatten Menschen überschatten und die Kraft Gottes wird wirksam. Mach dir das mal bewusst. Weißt du, mach dir mal bewusst, wer ist, David hat gesagt zu Goliath, als ihm Goliath begegnete, das ist ein Bild auf uns im neuen Bund, hat zu dem Philister gesagt, zu Goliath gesagt, hey, wer bist du, du unbeschnittener Philister? Warum konnte er das sagen? Weißt du, im Sichtbaren war er kleiner, war er schwächer, war er weniger ausgebildet als Goliath. Warum konnte er einfach sagen, hey, wer bist du, du unbeschnittener Philister? Ganz einfach, weil er wusste, welche Power auf ihm war. Weil er wusste, wer mit ihm war. Weil er wusste, welche Kraft durch ihn wirksam werden würde in dem Moment, wo er die Steinschleuder ansetzen würde und zielen würde. Deswegen konnte er sagen, wer bist du, du unbeschnittener Philister? Und genauso kannst du sagen, wer bist du, du unbeschnittener Umstand? Wer bist du, du Problem? Wer bist du Krankheit, wer bist du, du Schwäche, wer bist du, du was weiß ich was, Bedrohung, Angst, keine Ahnung was, Depression, wer bist du? Unbeschnittener Philister, nichts anderes. Gott ist in mir, Gott ist auf mir, Gott ist mit mir, der Stärkere lebt in mir. Halleluja. Also das ist Bewusstsein. Und Paulus betet, dass wir dieses Bewusstsein haben. Weil das ist das Zweite, um dauerhaft im Durchbruch zu gehen. Weißt du, als ich damals die Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer empfangen habe während meinem Studium, da war das die Initialzündung für die Gründung der ersten Gemeinde und für die Zeichen und Wunder, die passiert sind und all das, was Gott getan hat und die Bekehrungen und so weiter. Aber weißt du, ich hatte damals noch nicht dieses Bewusstsein, das ich heute habe. Und ich hatte noch nicht diese Offenbarung, die ich heute habe, ja, durch das Gebet von Paulus vielleicht. Er hat die letzten 35 Jahre mit für mich gebetet, durch sein Gebet im Epheserbrief, weil das betet ja durch die ganzen Zeiten weiter durch. Es ist ja da, er betet ja. Genauso wie Jesus ja permanent für uns betet. Ja, ich glaube, Jesus hat schwer für mich gebetet, weil er hat gesehen, hey, der Mann hat zwar viel Power, aber er hat noch wenig Bewusstsein. Und deswegen konnte mich der Feind immer wieder zurückhauen durch Umstände, konnte mich wieder runterhauen. Und unser Leben war die ersten Jahre auch als Pastoren, war eine Achterbahnfahrt hoch und runter. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, mächtige Wunder, mächtiges Wirken Gottes, dann wieder Umstände, Situationen, die uns abgelenkt haben. Ja, wo wir unseren Blick drauf gerichtet haben und gesagt haben, oh, jetzt müssen wir das klären, jetzt müssen wir das und Probleme hier und Probleme in der Gemeinde und was weiß ich was. Und dann schauen wir da drauf und ehe wir es uns versehen haben, war das Wirken Gottes nicht mehr so, wie es vorher war. Und es hat uns frustriert und dann waren wir umso mehr down und dann waren wir umso mehr unten und dann mussten wir uns wieder rausarbeiten und dann haben wir irgendwann wieder ergriffen und haben gesagt, jawohl, okay, größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Und wumm, hat sich wieder was freigesetzt und wumm, sind wieder Wunder passiert und wumm, ging es wieder nach oben. Aber weißt du, das war eine Achterbahnfahrt. Es war eine Achterbahnfahrt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns entschieden haben und gesagt haben, so, jetzt glauben wir und jetzt sprechen wir und jetzt denken wir nichts anderes mehr, außer das, was das Wort Gottes über uns sagt und über uns denkt und über uns ausspricht. Wir bauen uns dieses Bewusstsein, wer wir sind, unabhängig von unseren Gefühlen. Also es fühlt sich nicht immer alles an nach Kraft Gottes. Ich war in Gottesdienst, da bin ich reingekommen, nannte sich Heilungsgottesdienst, also es sollten Wunder passieren. Aber ich bin reingekommen und ich dachte, meine Güte, hier ist eine Atmosphäre wie in einem Gefrierschrank. Da war 0,0 Glauben für irgendwas. Aber weißt du, wenn du weißt, wer in dir ist, wenn du weißt, welche Kraft die in dir ist, wenn du weißt, welche Herrlichkeit in dir ist, dann weißt du, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Gefrierschrank auftaut. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auf dem Gefrierschrank ein Kühlschrank wird und irgendwann mal aus dem Kühlschrank eine Mikrowelle und irgendwann mal ein Backofen. Halleluja! Und Zeichen und Wunder passieren. Amen. Halleluja. Weil der in dir rauskommt. Oh, Halleluja, danke Jesus. Weißt du, dann ist keine Atmosphäre für dich zu schwierig, kein Umstand. Weißt du, manche Christen haben Angst und sagen, oh nein, da war ein Satanist. Manche fühlen sich, da war ein Satanist im Gottesdienst. Schau mal deinen Nachbarn an, bist du's? Weißt du, ich frage dich, was kann ein Satanist in einem Gottesdienst ausrichten gegen Hunderte von Söhnen und Töchtern Gottes, die wissen, wer sie sind in Christus? Wovor haben wir denn eigentlich Angst? Angst vorm Teufel? Nein. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Haben wir schon als Kinder geschrien? Niemand. Und dann hat man nochmal geschrien, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Niemand. Und dann aber, und wenn er kommt, dann rennen wir. Nein, wir rennen nicht. Doch, wir rennen schon, aber auf den Teufel zu und nicht von ihm weg. Amen. Halleluja, wir jagen ihn. Amen. Wir jagen ihn. Halleluja. Größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Halleluja, bau dir dieses Bewusstsein, mach dir bewusst, hey, egal wo ich bin, egal in welchem Umfeld ich bin, egal wie viele Satanisten um mich herum sind, in mir ist der Größere, in mir ist der Stärkere. Also manche sagen, ja, da war ich in einer Gemeinde und da hat einer von den anderen da im Gottesdienst, der hat immer so scheel zu mir rübergeschaut, da konnte ich gar nicht mehr auf Jesus schauen. Ja, wieso? Wieso lässt du dich von einem Idioten, der scheel rumschaut, ablenken? Ja, wirklich. Sorry. Verstehst du? Also, du hast die Fähigkeit, deinen Blick auf Jesus zu richten. Du hast die Fähigkeit, dich zu verbinden mit der Kraft Gottes. Du hast die Fähigkeit, dich mit dem Stärkeren, du bist eins mit dem Stärkeren. Halleluja, Halleluja. Was soll dich irgendjemand noch draus bringen können? Oh, Glory. Also das ist der Schlüssel für die Gemeinde Jesu, um dauerhaft in der Kraft zu leben. Bewusstsein, Kraft und Bewusstsein. Amen. Kraft und Leben im Geist. Nenn es Bewusstsein, nenn es Leben im Geist, nenn es Leben im Glauben. Es kommt alles auf das Gleiche raus. Du lebst gemäß dem, was das Wort Gottes sagt, nicht gemäß dem, was der Umstand sagt. Und da ist Kraft und da ist diese Quelle und du kannst dich immer wieder neu dran anschließen. Amen. Bist du da dabei? Yes. Halleluja. Preist den Herrn. Dann lass uns aufstehen zusammen. Lass uns anschließen. Halleluja. Amen. Und lass uns nicht ablenken. Okay? Sag jetzt aber nicht zu deinem Nachbarn, hey, bist du so ein Idiot, der Scheel guckt? Shakaraka bagasika da da. Ekarapasika rapasika da da da da. Ora kabasika rapasika rapasika da da. Kerapasika rapasika da basika da da da. Shakaraka da da da da. Hey rakabasika rapasika da da da. Ah, komm, fang einfach mal an, in Sprachen zu beten. Also in dem Moment, wo du in Sprachen betest, da wird dieser Fluss in dir aktiviert. Da wird dieser Kraftstrom in dir aktiviert. Da wird diese Wirksamkeit in dir aktiviert. Korakabasika mama masaka na do do do. Rapasika baba banda da da da da. O koreka baba sakene ne ne shakana nan do do do. E kareka baba baso koro do do do. E kare baba basika da da da da do do. Shakara basika da baba baba da da da da da da da da. O shakara basanda karabasika da da. O rakaba kaba karabasika baba. O rakaba baba sika rabasika da da da. Vater, in dem Namen Jesus bete ich für jeden Einzelnen heute Morgen hier. Oh, ich bete als erstes für jeden Einzelnen. Pass mal auf. Ich möchte mal fragen, wer von euch hat schon mal in seinem Leben wirklich eine starke Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer erlebt? Ja, streck einfach mal deine Hand aus. So, wow, das sind schon ziemlich viele. Für die anderen bete ich gleich als zweites, aber für euch bete ich als erstes, weil ich bete, dass das Bewusstsein in euch stark ist und stark bleibt dessen, was ihr empfangen habt. Weißt du, du kannst da drauf zurückgreifen. Also vieles macht gar nicht so sehr den Unterschied, wie stark deine Erfahrung war, sondern vieles macht den Unterschied, wie sehr gehst du im Geist, wie sehr gehst du im Bewusstsein dessen, was du empfangen hast. Halleluja, also streck mal deine Hand aus. Weißt du, wenn du eine Taufe im Heiligen Geist schon empfangen hast, streck deine Hand aus und sag, danke Vater für die Kraft Gottes, die in mir wirksam ist. Danke, dass dieselbe Herrlichkeit, die auf Jesus war, auf mir ist. Danke, dass der, der in mir wohnt, stärker ist als der, der in der Welt. Danke, dass die Kraft Gottes auf mir ist, in mir ist, aus mir hervorkommt und alles andere zur Seite drückt. Wo immer ich hinkomme, heilt mein Schatten die Kranken, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf, der Größere lebt in mir. Ich bin ein Träger der Herrlichkeit. Wo immer ich hinkomme, in Jesu Namen, in Jesu Namen, Halleluja, Halleluja, Halleluja, danke Jesus, bet weiter in Sprachen, bet weiter in Sprachen. Korakabasi kadabasanta karabasi kananana, o korakabebesa karadada, o rakababasi kadadada bashi kadadada, o rakibabasa dada korobosi kadadada, e karabasi kadadada boson torororororo, e karabasi kadadada shokorobosi kadada. Oh, Halleluja, Korabasi kadadadada. Halleluja, Halleluja. Und jetzt möchte ich fragen, wer ist heute Morgen hier und du streckst dich aus, entweder überhaupt zum ersten Mal in deinem Leben nach einer Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer, oder du streckst dich ganz neu aus. Also sagst, Herr, da muss noch mehr sein. Da muss noch mehr sein für mich. Da muss noch mehr sein. Dann streck einfach deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Oh, Halleluja, wir strecken uns aus, Heiliger Geist. Oh, wir strecken uns aus. Oh, wir strecken uns aus nach dir. Halleluja, es ist deine Verheißung. Es ist die Verheißung des Vaters. Es ist nicht irgendwie ein fernes Versprechen, sondern es ist diese Gewissheit. Wenn wir uns ausstrecken, oh, dann bist du der Täufer im Heiligen Geist und mit Feuer. Du bist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja. Und ich danke dir, Vater, dass du diese Kinder ganz neu anschließt an diesen Strom. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, Jesus. Karakamanasa. Bossa karamando korabasi karada. Oh, karamanabasi karalala. Oh, Shakarada, streck dich aus, streck dich aus. Kerakamamanto korabasi kadalala. Oh, Sakarababasi kadadadada. Oh, ganz neu, ganz neu, ganz neu, ganz neu. Oh, Heiliger Geist, Feuer. Oh, Feuer, Jesus. Halleluja. Shikarakamamasi kadabaso korododo. E karabasanda na na na na na na na. Oh. Shekaraba, angeschlossen. Oh, angeschlossen, angeschlossen, angeschlossen, angeschlossen. Jesus. Kerabasi kabababa, angeschlossen. Jesus. Kerererere, shakaradalala, mando dododo. Erradalala, der himmlische Strom fließt. Der himmlische Strom fließt. Oh, der himmlische Strom fließt. Oh, frische Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer. Oh, frische Taufe von oben. Hey, yo, frische Taufe von oben. Hey, yo, shekara mama masanda barabasi kadadadada. Ora kadadada. Ora kabababa. Ora kadadadada. Oh, fire, Jesus. Karabasi kadada. Karabasi kadada. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Du hast es gesagt. Du lässt uns nicht als Waisen zurück hier auf dieser Erde. Wir sind nicht Waisen. Wir sind nicht Waisen, die über diese Erde gehen und hoffen, eines Tages irgendwann mal im Himmel beim Vater anzukommen. Sondern du hast uns den Heiligen Geist gegeben. Du hast ihn uns gegeben, damit wir dein Reich ausbreiten. Hier auf der Erde, Herr. Halleluja. Damit wir deine Zeugen sind, Herr, in Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Halleluja, danke, Jesus. Shikababanda karakamanda dusukura basikadada. Ekarabasikada basakarada la basikadada. Urabasikada baba basakara. Ushikarabasika mama masanda karakada kada. Ekaridede shakana na na no no no no. Hey, oh, fire! Oh, fire, Jesus! Oh, fire! Yes, Lord! Yes, Lord! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Oh, Shekarika Baba Sika Dababa! Oh, taufe im Heiligen Geist und mit Feuer! Hey, hey, hey, hey, hey, wow! Hey, wow! Woo. Oh, was machst du da? Shekabasa! Jesus! Karaka Sakara! Hey, Karakara! Oh! Hey, ja! Was hat Paulus gesagt? Wenn wir außer uns waren, waren wir es für Gott. Wenn wir außer uns waren, waren wir es für Gott. Oh, wenn wir außer uns waren, waren wir es für Gott. Hey, Shakara. Oko Sakara Basikada Lala. Oh, Shakara Basikada da da da da. Oh, Shakara Kabasikada Baba Basada da da. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, glory. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh. Oh. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, hat Jesus gesagt, aus seinem Innersten, werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen aus seinem Innersten. Ströme lebendigen Wassers. Jesus. Rakabakabakabandakadabababa. Oh, rakabababa. Wenn du noch kannst, bet weiter in Sprachen. Rakabababa. Aber lass sie nicht abhalten, sich zu füllen zu lassen. Halleluja. Manchmal musst du aufhören, in Sprachen zu beten, um dich füllen zu lassen. Oh, glory, glory, glory, glory, glory, glory. Oh, frisch, neu. Oh, Jesus. Yes, yes, yes, ja. Yeah. Hier ist der Siegestanz im Gang. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, fire, Jesus. Oh, shikabababadada. Hey, karabababa. Oh, shikaradadada. Oh, shikaradidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Alabasika dadala. Ströme, Ströme, Ströme, Ströme, Ströme. Oh, Ströme, Ströme, Ströme, Ströme, Ströme, Ströme, Ströme. Angeschlossen. Oh, angeschlossen. Angeschlossen, angeschlossen, angeschlossen. Hey, hey, hey. Oh, Jesus. Halleluja. Wow. Wow. Manche Manifestationen, wenn du das im Natürlichen versuchen würdest zu machen, da würde es extrem anstrengend werden. Karakabasika da da da. Ekashika da baso korobo. Ekadadala basika da da la. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für eine Gemeinde, die im Heiligen Geist und mit Feuer getauft ist, Herr. Und die den Unterschied macht in dieser Welt, Herr. Halleluja. Die sich nicht fürchtet vor Menschen, Herr. Herr, die sich nicht fürchtet vor Geistern, Herr. Die sich nicht fürchtet vor dem Teufel, Herr. Die sich nicht fürchtet vor Krankheit, Herr. Herr, sondern eine Gemeinde, die im Feuer Kraft, in der Herrlichkeit, Herr, in der Stärke geht, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. More, Lord. Oh. More, Lord. Oh. More, Lord. Shaka. More, Lord. Jesus. Oh, Lord. Oh, oh, oh, hey, oh, ah, oh, shaka, oh, ma, shakarakabaka, oh, bo, bo, bo, bo, bo, bo, e baramanda, e karamando korabasika da da da, rabando rakamba. Oh, danke, Jesus, danke, Jesus, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Mehr, mehr, ja, manche fangen erst jetzt richtig zu trinken an. Ja, es dauert manchmal eine Zeit lang, weißt du, es ist nicht immer so, dass, weißt du, wir müssen uns manchmal erst einstellen. Manche fangen jetzt erst zu trinken an. Halleluja, aber in dem Moment, wo du anfängst zu trinken, fließt es. Jesus, Jesus, Jesus, Halleluja. Shikababarakababasikadadadada, ikarabasikabababanda, okurekededeshakadadada, orakabababa. Ekarakabababa, ekadede shadando, ekadamandon, don, don, don, don, don. Ho, ho, ho, more Lord, more Lord, Jesus, hey. danke, Heiliger Geist, für das, was du tust. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich lade euch ein, alle heute Abend um 18 Uhr da zu sein. Da gibt es mehr, auch hier über Livestream. Wenn du über Livestream zuschaust, heute Abend 18 Uhr Spezial, außer der Reihe, Sonder, Super, Herrlichkeitsgottesdienst. Mit unserer wunderbaren Freundin Catherine Runala. Halleluja, ich glaube wirklich, ja, wir gehen auf Pfingsten zu. Amen. Halleluja. Ja, wenn du dich noch nicht angemeldet hast für unsere Pfingstkonferenz. Pfingsten, 6. bis 8. Juni mit Joshua und Janet Mills. Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer. Wir gehen weiter. Es wird immer stärker. Weißt du, es wird immer stärker. Gott tut jetzt in dieser Zeit sein Leib wirklich an diesen Punkt bringen, wo es explodiert. Oh, explodiert! Hier sind schon ein paar Herrlichkeitsbomben, Halleluja. Oh, preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du hier bist und du bist noch nicht wirklich verbunden mit Jesus, oh, ich sag dir, jetzt ist deine Zeit. Halleluja. Sabrina, komm nach vorne, komm. Erzähl, was du auf dem Herzen hast. Halleluja. Glory. Halleluja. Du solltest einen Aufruf machen. Ja. Okay. Ha, ha, ha, ha. Papa. Oh. Ich habe Wochen im Lobpreis so empfangen, dass hier in einem Livestream wirklich Menschen sind und du bist getrennt. Du bist getrennt, du fühlst dich getrennt und du weißt, dass du verloren bist. Du weißt einfach, wenn du heute stirbst, dann gibt's keine Chance. Du hast keine Chance, zu Gott zu kommen. Wenn die Bibel sagt ganz klar, wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen, ob sie Juden sind oder nicht, unter der Herrschaft der Sünde stehen. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Und es gibt nur einen Namen auf dieser Erde, in der Erde, unterhalb der Erde, überhalb der Erde, der rettet. Und das ist Jesus Christus. Kein anderer Name rettet dich vor der Hölle außer Jesus Christus. Nur Jesus ist dein Ticket in den Himmel. Und ohne Christus bist du verloren. Ohne Christus schaffst du es nicht in den Himmel. Glaub mir, wenn du heute stirbst und ohne Jesus bist, dann kommst du in die Hölle. Und es ist einfach die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Glaub's. Ohne Christus bist du verloren. Es gibt nur einen Namen, der dich retten kann. Das ist nicht Mohammed, das ist nicht Buddha, das ist nicht irgendein Papst. Es ist keine Religion, nur Jesus Christus kann dich retten. Und jetzt ist der Ruf Gottes, der Ruf Gottes geht aus zu dir. Du kannst dich heute entscheiden. Heute ist der Tag des Heils. Heute kannst du die Gewissheit haben, dass wenn du in den Himmel kommen möchtest, wenn du die Gewissheit haben möchtest, wenn du heute stirbst, dann nimm Jesus Christus in dein Leben auf. Weil die Sünde in deinem Leben trennt dich von Gott. Die Sünde in deinem Leben trennt dich von Gott. Und auch wenn die Welt sagt, es ist alles gut, Sünde trennt dich von Gott. Auch was die Welt sagt, das okay ist. Es trennt dich von Gott. Es trennt dich von Gott. Pornografie trennt dich von Gott. Sex vor der Ehe trennt dich von Gott. Alkohol trennt dich von Gott. Süchte trennt dich von Gott. Betrügen, die Eltern nicht ehren, trennt dich von Gott. Und ich rufe dich heute wirklich, komm zu Gott. Kehr um, tu Buße. Komm zu Jesus. Er streckt sich so aus nach dir. Es gibt keinen anderen Namen außer Jesus, der rettet. Und es gibt nur einen Weg, dass du wirklich zu Jesus kommst und sagst, Jesus, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünden, sei der Herr meines Lebens. Er ist für dich am Kreuz gestorben vor 2000 Jahren. Er hat sich für dich schlachten lassen. Er ist für dich persönlich gestorben. Und er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden und lebt heute. Und er ruft dich zu sich, er ruft dich heute. Er sagt, komm in mein Herz, lass dich von mir retten, lass dich von mir befreien. Und wirklich jetzt die Gelegenheit, dass du diesem Ruf folgst, dass du diese Hand, die Jesus dir streckt, dass du sie jetzt ergreifst und sagst, Jesus, ich komme zu dir, rette mich. Ich glaube, hier sind Menschen und am Livestream, die sich wie fühlen, als würden sie in so einem Morast versinken, als würde es immer tiefer gehen. Und es ist noch eine Hand, die nach oben geht und sagt, Herr, hilf mir. Und Jesus ist heute da, um dich aus diesem Morast rauszuziehen, dass du nicht für ewig da drin untergehst. Jetzt ist die Zeit, heute ist der Tag des Heils, sagt die Bibel. Lass den Moment nicht verstreichen und sag ja zu Jesus. Sag ja zu Jesus. Und wenn du das möchtest, darfst du mir ein Handzeichen geben und ich möchte mit dir und für dich beten. Ich möchte mit dir und für dich beten, auch wenn du vielleicht schon Christ bist. Du hast die Entscheidung getroffen, aber Sünde ist in deinem Leben. Unreinheit ist in deinem Leben. Süchte sind in deinem Leben. Jetzt ist die Zeit, wirklich umzukehren, Buße zu tun, in Reinheit zu kommen. Ich rufe dich auf, mein Bruder, meine Schwester. Komm zurück zum Vater. Kehr um von deinen Wegen. Bitte gib mir ein Zeichen, wenn ich mit dir und für dich beten darf. Oder vielleicht bist du auch Christ und sagst, okay, irgendwas hat die Beziehung zum Vater getrübt. Ich habe irgendwas in mein Herz gelassen. Und jetzt ist die Zeit, wirklich umzukehren zum Vater. Jetzt ist die Zeit, umzukehren. Gib mir ein Zeichen und ich will mit dir und für dich beten. Gib Gott und mir ein Zeichen. Gib Gott und mir ein Zeichen. Jetzt ist die, ich sehe deine Hand. Ich sehe deine Hand. Ist da noch jemand? Noch jemand, der sagt, heute ist wirklich der Tag. Ich weiß es in meinem Herzen, ich muss umkehren. Ich muss wirklich diese Sache bereinigen vor Gott, weil ich weiß, ich sehe deine Hand. Ich weiß, ich kann ohne es nicht mehr weiterleben. Ich weiß, ich schaffe es nicht in den Himmel. Ich wusste, dass ich es nicht in den Himmel schaffe. Der Feind hat mich belabert und hat gesagt, ja, das geht schon, aber das geht nicht. Das ist eine Lüge, es geht nicht. Tu Buße, kehr um heute. Ist noch jemand, der dieses Gebet mit mir sprechen möchte? Ist noch jemand da? Gib mir ein Zeichen. Halleluja. Und ich möchte euch bitten, vorzukommen. Ich möchte gern mit euch beten, die jetzt die Hand gehoben haben. Kommt nach vorne und ich möchte mit euch zusammen beten. ja, traut euch und kommt nach vorne. Ich möchte mit euch beten. Ja, traut euch, kommt nach vorne. Ja, ihr könnt auch alle aufstehen, steht alle auf. Und die das im Herzen haben, die sich gemeldet haben, kommt nach vorne, kommt nach vorne, kommt nach vorne, kommt nach vorne. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, komm nach vorne, auch die du dich gemeldet hast, komm nach vorne und tu wirklich, ja, komm zu Gott. Es ist wirklich ein Gebet zwischen dir und Gott. Es geht nicht um Menschen, es geht nicht um eine Kirche, es geht nicht mehr um Religion, es geht um dich und Gott. Trau dich, trau dich. Wer mich vor den Menschen bekennt, vor dem werde ich mich bekennen. Trau dich, Halleluja. Halleluja. Schön, dass du da bist. Hallo, Halleluja. Halleluja. Ist da noch jemand, der weiß, er muss hier vorne stehen? Ist da noch jemand? Dann ist jetzt deine Gelegenheit, nach vorn zu kommen. Halleluja. Und ich möchte jetzt einfach euch ein Gebet vorsprechen. Ihr könnt mir einfach nachsprechen. Und auch du am Livestream. Schließt einfach die Augen und sagt: Jesus, ich komme jetzt zu dir. Bitte vergib mir meine Sünden. Nimm alles weg, was mich von dir getrennt hat, was mich vom Vater getrennt hat. Danke, dass du jetzt in mein Leben kommst. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein. Füll mich jetzt. Amen. Oh Vater, ich danke dir wirklich. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Vergebung. Danke, Herr, für eine neue Gewissheit, dass sie eine Tochter des Höchsten ist, Herr. Dass sie eine geliebte, wunderbare, wertvolle Perle des Höchsten ist, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass alles ist weg. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden, Herr. Halleluja. Oh, danke, Herr, für meine Schwester. Danke, Jesus, dass du sie persönlich berührst. Danke, Vater, dass du ihr Vater bist, Herr. Danke, Herr, für diese neue Identität als Tochter des Höchsten, Herr. Ui, danke, Herr. Danke, Jesus, dass du sie füllst, Herr, mit deiner Liebe, mit neuer Freude. Danke, Herr, dass jede Traurigkeit es abfällt in Jesu Namen. Danke, Herr, dass Traumata aus der Vergangenheit gebrochen sind in Jesu mächtigen Namen. Ui. Oh, danke, dass jedes Joch jetzt abfällt von ihren Schultern in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, für eine neue Füllung. Ui, für eine neue Füllung. Oh, Vater, ich danke dir für meine Schwester, Herr. Danke, Vater, dass du sie gerufen hast. Danke, Herr, für diese gewaltige Berufung auf ihrem Leben, Herr. Danke, Herr, danke, Jesus, dass du mit ihr weitergehst, Herr. Danke, dass wirklich die Vergangenheit jetzt abgeschnitten ist und dass was Neues beginnt, Herr. Ui, Neues in Freude, in Feuer, Herr. Oh, danke, Heiliger Geist. Halleluja, füll sie neu. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Ja, ihr dürft euch mal umdrehen und hinter euch stehen ganz liebe Mitarbeiter. Die würden gerne noch weiter vor euch beten, wenn ihr das möchtet. Ja, gebt ihnen mal einen Applaus. Halleluja. Ihr dürft gerne noch in den Jugendgottesdienstsaal gehen. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, und wenn du am Livestream dieses Gebet gebetet hast, dann schreib uns eine E-Mail oder ruf uns an. Wir würden dich so, so gern kennenlernen und auch für dich beten und dich einfach auf deinem weiteren Weg begleiten. Amen. Amen. Glory! Glory! Halleluja! Komm, sag mal Glory! Glory! Also sag's mal so, wie wenn du glauben würdest, dass diese Herrlichkeit tatsächlich auf dir, in dir und aus dir hervorkommt. Glory! Halleluja! Oh, preis den Herrn, preis den Herrn. Glory! Ui! Shabba. Puh. Danke, Jesus. Jetzt lass uns schnell eine Sammlung einnehmen. Halleluja. Bevor wir völlig außer uns kommen. Frag den Heiligen Geist, was darf ich säen heute Morgen? Was darf ich hineingeben heute Morgen in diesen Boden seines Wirkens, seiner Kraft, seines Geistes, seiner Herrlichkeit? Tu es mit Freude. Ja, gefüllt gibt es sich leichter. Ja. Im fröhlichen Geber liebt Gott, sagt Paulus. Also, wenn du es nicht mit Freude tun kannst, lass es bleiben. Ja, sage ich dir ganz klar, das ist eine Gelegenheit zu säen und zu ernten. Amen. Das ist eine Gelegenheit, das ist nicht eine Pflicht oder irgendwas, sondern es ist eine Gelegenheit. Und du kannst jetzt diese Gelegenheit ergreifen und mit Freude geben und mit Freude säen. Du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen unter deinem Stuhl oder du kannst ihn bar geben, so wie der Heilige Geist es dir zeigt. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Infos eingeblendet, wie du geben kannst über Livestream per PayPal, Kreditkarte oder per Überweisung. Blendet es bitte ein über Livestream die Informationen, wie man geben kann. Okay? Hier vor Ort geben wir die Eimer jetzt durch und dann könnt ihr geben, wie es der Heilige Geist euch zeigt. Halleluja. Lina, am Livestream oben bitte einblenden die Infos für die Zuschauer im Livestream. Okay? Die IBAN und PayPal und Kreditkarte sind die Möglichkeiten. Genau. Gut. Okay. Ja. Ja, genau. Meine Frau sagt mir gerade an der Stelle, passt es gut, euch allen zu danken für eure Geburtstagssegnungen, ja, Geschenke und so weiter. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der da sich beteiligt hat. Danke, danke, danke. Ich werfe euch allen Küsschen zu. Ja. Vielen, vielen Dank. Halleluja. Das ist wunderbar. Preist den Herrn. Und ich möchte an der Stelle auch schon mal all den Mitarbeitern danken, die ganz spontan, als wir gestern Abend noch vom Abendessen-Tisch heraus gesagt haben, hey, wie sieht's aus, seid ihr morgen um 18 Uhr da, um mitzudienen, heute den Gottesdienst zu ermöglichen mit Catherine Ranolla. Schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für alle Mitarbeiter, die sich spontan dafür gefunden haben, das möglich zu machen. Wie gesagt, gebt die Nachricht weiter, teilt es über WhatsApp, Instagram, wo auch immer ihr seid, teilt es einfach, dass die Leute noch schnell davon hören, weil das ist eine einmalige Gelegenheit. Das nächste Mal wird sie erst wieder Ende Oktober hier bei uns sein. Das ist eine einmalige Gelegenheit, auch von dem Frischen. Ich habe einfach empfunden, es ist was Frisches auf ihr und davon wollen wir ziehen heute Abend. Und das ist eine Gelegenheit, das zu bekommen. Und deswegen sei dabei heute Abend, 18 Uhr. Und dann habe ich dir auch noch ein, zwei starke Zeugnisse. Zum einen, ja genau, muss man erzählen, gestern waren 18 Evangelisten am Bahnhof in Filderstadt. Halleluja, preist den Herrn, haben evangelisiert mit Trommeln, mit, ich weiß nicht, ob wir Fotos haben wir glaube ich nicht, wir hatten nur Videos mit Trommelmusik und so weiter. Drei Personen haben eine Entscheidung für Jesus getroffen, eine weitere Person hat die Entscheidung neu festgemacht. Für zwei Mädchen durften sie für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten und viele Personen haben Gebet für unterschiedlichste Krankheiten erhalten. Und im Anschluss wurden dann gleich die Leute auch zum Grillen hier eingeladen und gleich drei Leute von der Straße weg haben die Einladung Folge geleistet und waren hier beim Grillen mit dabei, mit unserem Mentoring-Team auch und so weiter. Also war ein richtig super Einsatz. Ja, geben wir mal unserem Evangelisationsteam einen richtig kräftigen Applaus. Halleluja. Preist den Herrn. Und dann haben wir hier auch wieder Heilungszeugnis, natürlich ganz viele. Zum Beispiel eine neue Glory Host Teilnehmerin hatte starke Schmerzen in der linken Hüfte. Jede Bewegung war mühsam und selbst das Sitzen oder Stehen fiel ihr schwer. Doch nach dem Gebet spürte sie plötzlich keine Schmerzen mehr. Erfüllt von Freude rannte sie los, etwas, was ihr seit 2,5 Jahren nicht mehr möglich gewesen war. Danke, Jesus, wir haben Bilder gemacht. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Preist den Herrn. Hier aus dem Alltag auch von einer Glory Host Teilnehmerin. Sie bekam während ihrer Arbeitszeit starke Zahnschmerzen. Sie konnte den betroffenen Zahn kaum berühren, so sehr schmerzte er. Als sie in den Spiegel schaute, bemerkte sie eine riesige Beule im Zahnfleisch, die mit Eiter gefüllt war und stark pulsierte, was den Schmerz noch verstärkte. In ihrer Verzweiflung rief sie den Zahnarzt an, um das Problem zu schildern. Doch die Zahnarztpraxis hatte gerade Mittagspause und öffnete erst in einer Stunde wieder. Da entschloss sie sich zu beten und Gott zu preisen. Ja, manchmal gehen wir noch zuerst zum Arzt und dann zu Gott. Umgekehrt wäre noch besser. Ja, entschloss sie sich zu beten und Gott zu preisen. Während sie in seiner Gegenwart verweilte und den Vater anbetete, spürte sie eine starke Ruhe und die Liebe Gottes, die sie durchströmte. Sie merkte gar nicht, wie die Stunde verging. Als sie schließlich aufhörte zu beten, stellte sie fest, dass die Schmerzen vollständig verschwunden waren. Sie schaute erneut in den Spiegel und war erstaunt, dass die Beule, die zuvor so groß und eiter gefüllt gewesen war, völlig verschwunden war. Halleluja. Also in der Anbetung passieren Wunder. Halleluja. Und hier noch ein Zeugnis hier vom Gottesdienst, wo jemand neu zu uns gekommen ist. Ich möchte meine Veränderung in Seele und Geist mit euch teilen. Bin seit einigen Wochen bei Glory Life und war in den Gottesdiensten, wo die Vaterliebe so präsent war für mich wie nie zuvor. Ich spüre eine starke Veränderung nach jedem Gottesdienst und erfahre neue Liebe und Klarheit. Ich bin so dankbar, dass die Wahrheit sich in mir manifestiert und die Kraft Gottes in mich und die Kraft Gottes in mir freigesetzt wird. Ich freue mich auf Gottes Plan, den er für mich hat. Ich möchte euch allen danken für die Freundlichkeit, wundervolle Atmosphäre im Geist, die man um euch spürt. Seid gesegnet im Namen Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Ist das nicht wunderbar? Preist den Herrn. Jetzt segnen wir jeden Einzelnen, der gesät hat heute Morgen auch über Livestream, wenn du gegeben hast, in Jesu Namen. Sei gesegnet. Wer gibt, dem wird gegeben werden. Und ich spreche es dir zu. Ein gedrücktes, geschütteltes. Sag mal, ein gedrücktes, geschütteltes, überfließendes Maß wird in deinen Schoß gegeben werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Glory. Wow, Jesus. Oh, ich spüre gerade so einen starken Strom da beim Thema Finanzen. Ich weiß nicht warum. Halleluja. Ist irgendjemand da? Du hast irgendwie gerade, du bist gerade irgendwie dabei, beruflich oder auch privat, ich weiß nicht. Aber irgendwie, ich spüre so, da ist so ein Sog irgendwie, du versuchst gerade stark, Finanzen an Land zu ziehen für irgendetwas. Ja, und bist du das? Ja, okay, weil ich spüre, wie dieser Sog, komm, steh mal auf da, wo du bist. Halleluja, weil ich spüre, wie dieser Sog, ja, wie dieser Sog sich freisetzt und oh, und wie tatsächlich durch dich diese Finanzen gezogen werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Jetzt setzen wir schnell den Strom frei in die Kleidungsstücke und Tücher. Danke, Vater, für deinen Strom, Herr. Danke, Herr, für die Kraft, Herr. Herr, dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, wird wirksam, wo immer diese Kleidungsstücke und Tücher hinkommen. Feuer, Krebs verschwindet, Tumore lösen sich auf. Halleluja. Medizinisch unheilbar erklärte Krankheiten verschwinden in Jesu Namen. Menschen werden wieder klar, wo sie in der Psychiatrie waren, unter Medikamenten standen, werden frei in Jesu Namen durch die Kraft Gottes. Danke dafür, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Wow. Wow, so ein Strom. Halleluja. Glory. Sag mal Glory. Halleluja. Und jetzt kommt meine wunderbare Frau und jetzt nehmen wir das Abendmahl zusammen ein. Das ist eine mächtige Sache, ich sag's euch. Da wirst du auch nochmal richtig abgefüllt. Also hört gut zu, was sie sagt und dann lasst es uns nehmen. Amen. Oh, Halleluja. Ohne ihn und sein Werk am Kreuz essen wir alle nicht hier. Amen. Wir essen noch auf den Bäumen wahrscheinlich und würden mit Keulen aufeinander losgehen. Halleluja, danke Jesus für dein vollbrachtes Werk am Kreuz. Wir können wirklich sagen, er sagt in Johannes 15, 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus hat sein Leben hingegeben für seine Freunde und sogar für die, die noch nicht seine Freunde waren. Wir waren ja alle nicht immer seine Freunde, wir waren sogar seine Feinde. Und er hat sein Leben für uns hingegeben, für jeden einzelnen Mensch dieser Welt. Also wir feiern wirklich heute seine Liebe. Und ja, der Heilige Geist wäre nicht ausgegossen worden, wenn er sich nicht am Kreuz hingegeben hätte. Bist du froh, dass er das gemacht hat? Oh, es ist gar nicht zu erfassen, was es bedeutet. Und ich bin so bewegt von dem, wenn du die Geschichte am Kreuz von ihm liest einfach, wie er nicht an sich selber dachte. Am Kreuz, überleg mal, dir werden Nägel reingehauen. Ich meine, solche Schmerzen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Dann ist noch der Teufel mit all seinen Dämonen auf ihn rauf und hat ihn noch verklagt. Also alles Böse ist auf ihn raufgekommen. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, und er ist unser Vorbild, ja. Lukas 23, 34 sagt, der Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war seine Reaktion. Überleg mal, das ist die Reaktion Gottes. Wow, der in dir lebt. Also können wir auch sagen, Herr, egal was mir angetan wurde, ich sag, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist unsere Antwort, wenn wir Jesus am Kreuz sehen. Wir sagen, Hammer, was du für uns getan hast, aber ich bin herausgefordert, das Gleiche zu tun, was du getan hast. Was hat er noch getan? Ja, er hat nicht eine Selbstmitleidsparty gefeiert. Das hätte er wirklich machen können. Was? Ich habe ihn gedient. Ja, ich war ihnen, 3 Jahre habe ich mich hingegeben für sie, habe ihnen gedient, habe alle Kranken geheilt und jetzt sowas. Er wäre ja verständlich menschlich, ja. Aber was hat er gesagt? Er hat sich noch um seine Mutter gekümmert. Ja, Johannes 19, 26, als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, siehe deine Mutter. Er hat sich noch darum gekümmert, weil er wusste, natürlich, es gab damals keine Sozialversicherung, keine Rente. Er wusste, seine Mutter ohne ihn wäre verloren letztlich, finanziell auch. Also hat er sich noch am Kreuz, als alles auf ihn kam, darum gekümmert, dass seine Mutter versorgt ist. Ist es nicht absolute Hammerliebe? Halleluja, er hat sich nicht um sich selber gedreht, sondern er hat immer seinen Blick auf den Vater gerichtet und er hatte gesehen, wie der Vater sich noch um seine Mama kümmert. Stark. Oh, es ist doch wunderbar, ja. Er ist wirklich Gott. Das kannst du auch sagen, in keiner anderen oder in keiner Religion hat sich jemand hingegeben. Sie haben sich anbeten lassen und alles Mögliche, aber sich hingegeben und in Schmerzen sich noch um andere gekümmert, das hat nur er und deshalb ist er der wahre Gott. Deshalb ist er der einzige Gott, den es anzubeten gilt und der retten kann, der uns erlöst hat. Halleluja. Und ich habe so, am Freitag, wir hatten so ein starkes Mitarbeitergebet wieder und ich habe immer wieder die Dornenkrone gesehen von ihm. Und das ist ja die haben eben die Soldaten geflochten, ja, aus Dornen, Bild für Wüste, Bild für Tod, kein Leben ist da, wo Dornen sind. Und sie haben dem König der Welt, haben sie eine Dornenkrone aufgesetzt und haben drauf geschrieben, der König der Juden, das hat ja P. Lautus veranlasst, dem König der Juden. Und weißt du, das ist so hammermäßig und das ist also auch eine Quelle unendlicher Schmerzen, habe ich gelesen, diese Dornenkrone, die sich da in den Kopf rein rammt. Und weißt du, er hat die Krone der Schmach und der Erniedrigung auf sich genommen, damit wir die Siegeskrone empfangen dürfen. Das ist ein Tausch. Es gibt so eine starke Stelle von Paulus, wo er sagt, in 2. Timotheus 4,8 sagt er, fortan erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Und in 1. Korinther 9, 25 heißt es, jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen bekommen. Weil Jesus diesen Kranz, diese Dornkrone auf sich genommen hat. Halleluja, in dieser Erniedrigung hat er damit auch unsere Erniedrigung, weißt du, wo wir verspottet wurden, wie wir erniedrigt wurden, einfach hat er weggenommen und uns erlöst davon, von all diesem, dieser Scham auch und diesem Schmerz. Und damit wir einen Siegeskranz bekommen. Das ist so wunderbar. Freust du dich auf den Siegeskranz? Rennst du? Läufst du in der Laufbahn? Lässt du dich nicht rausbringen? Weil es wartet ein Siegeskranz auf dich, auf jeden Einzelnen von uns. Ein Siegeskranz liegt bereit und wir laufen und wir lassen uns nicht aus der Rennbahn herauskicken, sondern wir laufen ihn, weil er ist gelaufen. Halleluja. Und jetzt hat er die Krone der Herrlichkeit auf. Jetzt hat unser König der Herrlichkeit die Krone der Herrlichkeit. Halleluja. Oh, aber zuerst, um uns zu erlösen, hat er die Dornenkrone getragen einfach und die ganze Schmach, Halleluja, um uns davon für immer zu erlösen, von jeder Scham und von allem Schmerz. Halleluja, liebst du ihn, deinen Herrn? Bist du dankbar? Halleluja, lass uns jetzt vorne kommen oder nach hinten gehen, wo du bist, wo du besser drankommst und lasst uns dieses Abendmahl feiern zu seinem Gedächtnis. Nimm dir ein Stück Matzen, ein Stück Brot und nimm dir Saft und Wein und dann lass es uns gemeinsam essen und trinken, noch nicht alleine bitte, sondern wir machen das gemeinsam und feiern seine Erlösung, seinen Tod und seine Auferstehung. Ich glaube, jetzt haben alle, Halleluja, lass uns das Brot hochheben. Es steht in Lukas 22, 19. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen. Und er sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Jesus, und wir denken einfach an diesen furchtbaren, diesen schmachvollen Tod, den du für uns gestorben bist, Herr. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jede Sünde, jede Krankheit, allen Tod, jede Sucht, einfach alles Böse auf dich genommen hast, um uns zu erlösen und uns zu befreien. Herr, wir danken dir so sehr. Wir danken dir, dass wir durch deine Striemen geheilt sind. Oh, nimm das mal ganz bewusst in Anspruch, wenn du Heilung brauchst oder wenn ein lieber Mensch um dich rum einfach oder Nachbar oder Arbeitskollege Heilung braucht, lass uns das zusammen in Anspruch nehmen. Herr, wir nehmen das in Anspruch, Herr, für uns selber, für die Menschen um uns herum. Herr, durch deine Striemen hast du jede Krankheit geheilt. Und wir danken dir, dass wir nicht mehr krank sind, sondern gesund. Halleluja, danke Jesus. Lass es uns essen. Ebenso den Kelch, lass uns den Kelch hochhalten, nach dem Mahl. Und er sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus, wir danken dir für den neuen Bund, in dem wir leben dürfen, dass du den alten Bund erfüllt hast und hast uns den neuen Bund geschenkt durch dein Blut. Herr, es brauchte dein Blut, um den neuen Bund einfach zu schließen. Wir danken dir, dass du nicht zurückgewichen bist. Wir danken dir, Herr, für deine Liebe am Kreuz, die wir am Kreuz sehen, dass du nicht an dich selber gedacht hast, sondern dass du sogar vergeben hast, allen vergeben hast, dass du sogar an deine Mutter gedacht hast, damit sie versorgt ist. Herr, und wir danken dir, dass du uns deine Liebe ins Herz gegeben hast, dass die gleiche Liebe in uns ist. Danke, Herr. Und danke, dass du uns mit deinem Blut losgekauft hast, Herr, und dass wir nicht mehr dem Feind gehören, sondern durch dein Blut frei sind von der Gefangenschaft, von den Ketten des Feindes. Sag mal, ich bin frei von den Ketten des Feindes, weil Jesus mich frei gemacht hat. Jesus, danke, dass du uns frei gemacht hast. Wir sind nicht mehr gebunden, sondern wir sind frei, Herr, durch dich. Jesus, dein Blut hat ausgereicht. Danke, Jesus. Wir danken dir von jeder Macht der Finsternis frei. Halleluja. Wir treten darauf, treten mal drauf, Herr. Sagen wir, treten auf jede Macht der Finsternis. Alles, was uns angetackert hat, alles, was uns irgendwie gekommen ist, gegen uns gekommen ist. Und wir danken dir, es besiegt es. Herr, du hast den Feind besiegt. Ein für alle Mal durch dein Blut. Halleluja. Danke, Jesus. Lass es uns trinken. Sein Blut. Danke, Herr. Das Werk der Finsternis ist zerstört in meinem Leben, sag das mal. Das Werk der Finsternis ist zerstört in meinem Leben. Auch ihr am Livestream, ihr seid voll dabei, Halle. Und auch in eurem Leben ist das Werk der Finsternis zerstört. Im Namen von Jesus, sein Blut ist stärker als alles andere. Amen und Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du dich hingegeben hast. Danke, Herr. Dein Leib gegeben und dein Blut gegeben, Herr. Dein Leben gegeben. Danke, Jesus. Amen, damit wir Leben haben und geheilt und gesund sind. Und hochversetzt mit dich an himmlische Orte. Amen. Halleluja. Glory. Glory, glory, glory, glory, hallelujah.